Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Das Wichtigste vorweg. Das Ziel von diesem Podcast ist es, euch neue Bands zu zeigen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Und vielleicht gibt es auch die ein oder andere Band, die auch euch gefällt. Die Liste fängt dann mal beim ersten Platz an und arbeitet sich ab zu den Songs, die ich weniger gerne lasse. Gegen Schluss ist es mir nicht mehr möglich, die wirklich noch so einen Platz zuzuordnen. Deswegen wirklich obendrauf die, die ich tendenziell lieber lasse und dann gegen eben die, die ich... Von der ersten Band, die ich vorstellen will, hat mein allererster Blogbeitrag gehandelt, nämlich Green Day. Und wer mich auch schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass das voll vorhersehbar war, dass Green Day allererster Stelle kommt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum genau Green Day? Für mich natürlich sehr einfach zu beantworten. Erstens mal gefällt mir die Stimme und das Instrumental von ihnen halt mega gut. Vor allem der Butch Armstrong ist für mich eh ein riesen Pluspunkt in dieser Band. Er ist der Frontsänger. Dann auch, es war die erste Band, die mir dort mal vorgestellt worden ist. Dort ist mir das Lied St. Jimmy vorgestellt worden, was immer noch mein Lieblingslied ist, auch 3 Jahre später. Und natürlich, sie haben auch die grösste Vielfalt an Liedern. Also wenn ich mich nicht irre, haben sie schon über 200 Songs auf irgendwie 15 Alben. Wenn es mal richtig ist. Und das ist halt auch ziemlich viel. Deswegen, es wird halt auch nicht langweilig, um das zu hören. Weil für 200 Songs braucht man eine ganze Weile. Ich bin jetzt 3 Jahre von ihnen Fan und ich kenne ihre ersten Alben immer noch. Auch die nächste Band habe ich in meinem Vlog erwähnt, nämlich My Chemical Romance. Über My Chemical Romance habe ich schon in meinem Vlog erzählt, also werde ich da nicht allzu sehr drauf eingehen. Der zweite Platz hat es damit verdient, dass es einfach auch die zweite Band war, die mir gezeigt worden ist. Plus natürlich gefällt mir die Band natürlich auch, sonst hätte ich es damals auch nicht freiwillig anfangen lassen. Und es hat damals mit dem Song Helena angefangen. Obwohl ich bis heute nicht verstehe, warum ich genau darauf geklickt habe, weil er dort wirklich mit Abstand am unheimlichsten aussieht. Der dritte und letzte Platz, den ich eindeutig zuordnen kann, geht an Panic at the Disco. I'm gonna need you to keep time, come on, just snap, snap, snap your fingers for me. If you love me, let me go. Here I am composing a burlesque out of where they rest their necks. Und der Grund, warum der dritte Platz an Panic in der Disco geht, ist einfach nur an Brandon Urie seine Stimme. Und ja, es tut mir leid, falls ich seinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe, aber er kann einfach singen und das kann niemand abstreiten, auch wenn man die Musik nicht gut findet. Er kann einfach singen. Übrigens besteht die Band nur noch aus dem Brandon, weil ihn jetzt auch das letzte Bandmitglied verloren hat. Das Lied, das mir von ihnen am allerbesten gefällt, ist Nearly Witches und ich weiss ganz ehrlich auch nicht warum. Einfach weil das Instrumental ist einfach ein mega Ohrwurm und dann gibt es die Stille. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, es gibt Leute, die sich fragen so, okay, warum? Und ganz einfach, weil ich es cool finde. Und ich finde, die Ziele ist halt, das ist die letzte Ziele, die der Ryan Ross, das ist ein ehemaliges Bandmitglied, geschrieben hat. Und da gibt es eigentlich Mythe darum, dass er jetzt so singt, weil das die letzte Ziele ist. Was ich nicht denke, ich finde es einfach cool. Vor allem, wenn man dann noch sieht, was er mit seinen Händen macht, während man da macht, weil er tut halt so, als wäre er eine Frau. Aber ein bisschen übertrieben halt. Die nächste Band, die ich auch schon ein ganzes Weile kenne, ist Fall Out Boy. Wie fast alle Bands auf dieser Liste ist mir auch Fall Out Boy empfohlen worden von meiner Kollegin. Und ich habe dort mal als allererstes Dance Dance gehört, was ich jetzt aber absolut nicht mehr hören kann. Einer meiner jetzigen Lieblingssongs ist I Don't Care, den habe ich schon immer cool gefunden und auch das Musikvideo habe ich immer auch sehr cool gefunden. Und mir gefällt auch ihr neues Album. Sie haben jetzt gerade letzten Monat ihr neues Album Mania rausgebracht, wovon ich aber Young Manis zuerst ganz schrecklich gefunden habe, wenn ich ehrlich bin. So im ersten Mal lasse, man denkt so, okay, nein. Aber jetzt, je mehr ich das lasse, desto besser gefällt es mir. Und dann gibt es natürlich auch Songs wie Champion auf dem Album, die mir so gut gefallen, wo allein das eigentlich für meinen Grund wäre, um das Album zu kaufen. Mit dieser Band ist auch der Emo Trinity, wie das unter Fans bekannt ist, geschlossen. Das sind wie 3 Emo-Bands, nämlich My Chemical Romance, Panic at the Disco und Fall Out Boy, wo so, ja, die 3 bekanntesten Emo-Bands eigentlich sind, so lange man die wirklich als Emo kann bezeichnen kann. Da ist nämlich wirklich ein Streitfall, ob jetzt das ein Musikstil ist oder überhaupt ein Stil ist oder nicht. Oder ob das wirklich einfach nur normal Pop-Punk, Alternativ-Rock ist. Jetzt folgt wohl eine der bekanntesten Bands auf dieser Liste, nämlich 21 Pilots. «21 Pilots» sind wahrscheinlich die am Moment erfolgreichste Band auf dieser Liste. Mir haben die Bands aber schon gefallen, bevor sie wirklich bekannt worden sind. auch weil mir die von meiner Kollegin empfohlen worden sind. Früher fand ich Stressed Out ganz cool gefunden. Das war das erste Lied, das ich von ihnen gehört habe. Aber es hat mir, sobald es so oft im Radio kam, ist und so oft mal nicht mehr so gut gefallen. Und momentan gefällt mir am besten Forest oder ihres Cover von I Can't Help Falling in Love, was mich trotzdem mal dazu inspiriert hat, das an der Weihnachtsaufführung vorzusingen. Vorne haben wir gerade die bekannteste Band gehabt momentan. Und jetzt kommen wir zu der unbekanntesten, weil das nämlich absolute Newcomer sind, nämlich Palais Royal. Ich kenne schon seit 2 Jahren, aber ihren Erfolg hat erst letztes Jahr wirklich angefangen. Hello my friends, I live my dreams. Do you know how I feel? Do you know what I mean? Auch Palais Royal ist mir von dieser Kollegin gezeigt worden, nämlich mit dem Song «Mr. Dr. Man». Und es ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und das ist auch momentan ihr bekanntester Song. Und der Remix, nämlich der Frontsänger von dieser Band, hat dürfen den Gesangspart von Andy Black im Film «American Satan», oder «American Satan», ich kann es nicht aussprechen, sorry, übernehmen. Weil das irgendwie vertraglich hätte Andy nicht dürfen singen und hätte Remington seine Vocals übernommen. Und da ist wirklich ein guter Karriere-Push für dich gewesen, weil die sind wirklich davor wirklich komplett unbekannt gewesen. Wie schon erwähnt, habe ich den ja schon, bevor die den grossen Erfolg hatten, schon uncool gefunden. Sie haben dort mir das erste Album rausgebracht. Aber was mir erst jetzt aufgefallen ist, erst vor gut einer Woche, das sind Geschwister. Jetzt kommen wir zu der ersten Frau in dieser Liste, nämlich der Melanie Martinez. Der einzige Grund, warum ich sie dort mal gefunden habe, war, dass sie einen Song hatte, der Mad Hatter heisst. Ich habe schon vorhin Songs für ihre gehört, auch weil sie bei Try Not to Sing Challenges und so dabei waren. Habe mich aber nicht grossartig für sie interessiert, weil ich immer auf meine Lieblingsbands gewartet habe. Aber als ich gesehen habe, dass sie einen Song hat, der Mad Hatter heisst, und Mad Hatter ist bei uns im Deutschen der verrückte Hutmacher, und wie viele wissen, ist der verrückte Hutmacher meine Lieblingsfilmfigur. Und deswegen hat das Lied sich für mich sehr interessant gemacht und es ist auch wirklich ein mega cooles Lied und deswegen auch mein Lieblingslied. Warum ich dann wirklich angefangen habe, sie weiterzuhören und weiter auch ein bisschen zu folgen auf Social Media etc. war, erstens ihren mega coolen Kleiderstil. Sie findet eben auch das Vintage-Zeug mega cool und alles, was außergewöhnlich ist. Und ihre Stimme, die mindestens genauso außergewöhnlich ist. Aber leider ist sie relativ oft krank, deswegen auf vielen Live-Aufnahmen ihre Stimme einfach nicht gut tönt. Momentan gibt es ziemlich viel Drama um sie, weil ihre recht schwerwiegende Vorwürfe gemacht werden. Zudem werde ich mal ein eigenes Video oder einen Blogbeitrag machen. Und zudem hat sie auf Soundcloud ein Lied aufgeladen. Da hat man gratis hören, also sie hat nichts daran verdient, was so ein bisschen ihre Seite von der Story erklärt hat. Und das Lied heisst «Piggyback». Und am Anfang ist es nicht ganz offensichtlich, aber der Refrain ist dann wirklich ziemlich genau adressiert, an wer da eigentlich gehen soll, ohne einen Namen zu nennen. Die nächste Band ist mega schade, dass ich sie nicht sofort richtig gehört habe, nämlich Linkin Park. Ich finde es mega schade, dass ich erst angefangen habe, Linkin Park zu hören, nachdem der Chester Bennington gestorben ist. Da war für mich eigentlich auch der Grund, um die wirklich anfangen zu hören, wo ich gehört habe, dass er sich selber umgebracht hat. Mir hat schon vorne die Musik gefallen, aber ich habe einfach immer die so ein vor mich hingeschoben und denkt so, ja, lass ich dann nächstens mal etwas. Ich habe auch schon Sachen wie so eine Warteliste auf YouTube drin gehabt, aber nie gehört. Und dann bin ich in einem Lager gewesen. Und dann komme ich heim und mein Vater sagt mir so, ja, Linkin Park sei tot. Und dann denke ich so, hey, Linkin Park sei tot. Also, er ja gewusst, wer da ist und so. Und dann habe ich im Internet nachgeschaut, wer jetzt genau gestorben ist, weil es kann ja nicht sein, dass eine Band in dem Sinn stirbt. Auf jeden Fall habe ich dann eben ich mega tragisch gefunden, dass das so ein Ende genommen hat. Dann aber auch angefangen, ihre Lieder zu hören. Und vor allem Heavy hat mir am Anfang sehr gut gefallen. Und jetzt mein momentanes Lieblingslied ist «One More Light». Auch die nächste Band ist leider eine Band mit einem verstorbenen Frontsänger, nämlich Nirvana. Mir ist es so etwas wie die Wiege geleitet worden zum Nirvana-Lieben. Ich kenne Nirvana schon wirklich, seit ich ein Baby bin, weil meine Mutter hat früher, als ich wirklich ganz, ganz klein war, sehr gerne Nirvana gehört, beziehungsweise lasst es bis heute noch. Und je älter ich werde, desto mehr gefällt mir die Musik auch. Schon früher haben mir so Lieder wie «Smells Like Teen Spirit» sehr gut gefallen. Aber jetzt älter werde, desto mehr lasse ich wirklich auch ein bisschen unbekannteres Zeug, obwohl ich kenne jetzt nichts mega unbekannt, aber mein momentanes Lieblingslied ist «Heart Shape Box» und «Lithium» oder «Lithium». Ich weiß leider nicht, wie man so spricht. Es tut mir mega leid, für mich schlechter Englisch, wenn ich da die ganze Zeit habe. Und mir gefällt vor allem, ich weiß nicht, wieso mir die Ziele so gefällt, aber ich finde das «I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you, we broke all mirrors». Ich finde das irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, das ist so, ich bin hässlich, aber das ist okay, weil du bist es auch. Ich weiß auch nicht, ich finde es cool. Und ich finde das ganze Lied cool, weil es ist halt am Anfang, wirklich so wie ich vorher gesungen habe, so relativ eine Tonlage, nichts mega Specialiges und dann im Refrain kommt er dafür das «Yeah, yeah, yeah». Das finde ich cool. Als letztes zeige ich euch noch 7 Bands im Schnelldurchlauf, nämlich The Andy Black, Paramore, Sleeping with Sirens, Avril Lavigne, Blink-182, The Offspring und Sum 41. I don't like your girlfriends. No way, no way. Think you need a new Ich hoffe sehr, mein Podcast hat euch gefallen und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, sei es zu einem Künstler oder zu einem Song, dann bin ich sehr froh, wenn man mich fragt. Entweder natürlich in den Kommentaren oder persönlich, je nachdem. Also dann, macht's gut!